ich hab jetzt voll Bock, ey. Die Nacht ist noch so jung und du drehst hier komplett am Kopf, ey. Oh, Bella, Bella Notte, dein Blick macht mich verrückt. Ich wusste nicht, was fehlt, doch du bist mein Glück heute Nacht. Sagt mehr als Worte je könnten. Und ich steh da wie ein Depp, kann mich kaum noch verklemmen. Du ziehst mich auf die Tanzfläche, sagst, komm nicht so schüchtern. Ich grins, sag, mach dich bereit, heut wird keiner nüchtern. Du schmeckst nach Sommersonne und ein bisschen Gefahr. Dein Lachen trifft mich wie ein Blitz, ich spür's, das ist nicht nur Spaß. Der Beat drückt, die Menge zuckt, doch ich seh nur noch dich. Und wie du mir zuzwinkerst, als wär das alles für mich. Oh, oh, alla bella notte, ich hab jetzt voll Bock, ey. Die Nacht ist noch so jung und du drehst hier komplett am Kopf, ey. Oh, alla bella notte, dein Blick macht mich verrückt. Ich wusste nicht, was fehlt, doch du bist mein Glück heute Nacht. Lass raus an die frische Luft und ziehst mich mit. Zwei Drinks, bisschen Mondlicht und ein heimlicher Hit. Du tanzt barfuß im Gras, als wär die Welt grad egal. Und ich will dich einfach nur, total und ohne Plan. Du sagst, vergiss die Uhr, wir leben jetzt. Ich sag mit dir, jeder Moment ist wie ein Fest. Und plötzlich ist alles so leicht und so klar. Du, ich, die Nacht genau wie's früher mal war. Ich hab jetzt voll Bock, ey. Die Nacht ist noch so jung und du bist hier komplett am Kopf, ey. Oh, bella, bella notte, dein Blick macht mich verrückt. Ich wusste nicht, was fehlt, doch du bist mein Glück heute Nacht. Oh, bella, bella notte, oh, oh, oh, oh. Ich hab jetzt voll Bock, ey. Ich hab jetzt voll Bock, ey, yeah, yeah, jetzt voll Bock, ey, ey, ey, ey. Bella, bella notte, bleib heut bei mir. Nur du und der Beat, bis der Morgen explodiert. Bella, bella notte.